Herzen im Tango vereint. Das wäre was, das wäre was, das wäre was für mich. Wann kommst du, süßes Märchen, du? Wann ist das erste Rendezvous? Freundin, so goldig wie du, etwas Frühling und Mondschein dazu, das wär was, das wär was, das wär etwas für mich. Frühling und Mondschein dazu, das wäre was, das wäre was, das wäre was für mich.